بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Liebe Geschwister, der Habene Allah hat sein Buch herabgesandt und seinen Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam entsandt, um die Menschen aus den Finsternissen ins Licht herauszubringen. Aus den Finsternissen des Schirk in das Licht des Tauhids und von den Finsternissen der Unwissenheit hin zum Licht des Wissens und weg von der Spaltung, von der Uneinigkeit, von der Tyrannei, von der Ungerechtigkeit hin zur Wahrheit und zum rechten Weg. Und deswegen ist die islamische Botschaft eine Botschaft, die vereint und die zusammenbringt und keine Botschaft, die trennt und die Zwietracht bringt unter den Muslimen. Die islamische Lehre ist gekommen, um Frieden und Sicherheit zu gewährleisten. Und deswegen, wenn man sich die Botschaft anschaut, dann wird man sehen, dass dort sehr viele erzieherische Maßnahmen erwähnt werden, um diese Gesellschaft zu formen, eine Gesellschaft, die zusammenhält, eine Gesellschaft, die vereint ist in ihrem Wort. Deswegen sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith, der bei Bukhari und Muslim verzeichnet ist: Die Gläubigen sind in ihrer Barmherzigkeit, Liebe und Zuneigung füreinander wie ein Körper. Wenn eines der Glieder schmerzt, reagiert der Rest darauf mit Schlaflosigkeit und Fieber. Ein super Beispiel, was uns der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hier gegeben hat. Ein wunderschönes Beispiel, um zu zeigen, wie normalerweise eine islamische Gemeinschaft sein sollte. Wenn nur ein Teil im Körper wehtut, wie zum Beispiel, und jeder von uns kennt das, wenn ein Zahn wehtut, dann reagiert der ganze Körper drauf. Entweder Fieber, nachts kannst du nicht schlafen, du bist schlecht gelaunt, weil wegen einem Zahn, der dich schmerzt. Und so sollten normalerweise die Muslime untereinander in einer Gemeinschaft sein. Dass wenn es einem Teil von ihnen nicht gut geht, dass alle darunter leiden und alle mitleiden. So hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam die Umma beschrieben. Und das gehört zum Zeichen des Imans, zum Zeichen des Glaubens, dass man Zuneigung untereinander empfindet. Das ist ein Zeichen für den Iman. Und auch der Erhabene Allah hat im Koran das beschrieben und erklärt, dass er, der Erhabene Allah, durch den Glauben, den die Muslime aufbringen, ihre Herzen vereint. Und nur der Erhabene Allah kann die Herzen vereinen. Allah sagt im Koran: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. Er ist es, der dich mit seiner Hilfe und mit den Gläubigen gestärkt hat. Und er hat ihre Herzen zusammengefügt. Wenn du alles, was auf der Erde ist, dafür ausgegeben hättest, hättest du ihre Herzen nicht zusammenfügen können, aber Allah hat sie zusammengefügt. Mit Geld hättest du sie nicht zusammenbringen können. Ihre Herzen hättest du nicht vereinen können. Aber der Erhabene Allah hat sie vereint. Und dann sagt an anderen Stelle der Erhabene Allah, was die Voraussetzung dafür ist, dass der Erhabene Allah die Herzen vereint. Er sagt: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. Gewiss diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, das sind die Bedingungen. Diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, wird der Al-Abama Liebe bereiten. Dass sie Zuneigung zueinander verspüren und Liebe zueinander um das Angesicht Allahs willen. Aber Voraussetzung, dass sie gläubig sein müssen und rechtschaffend handeln müssen. Und wie ihr wisst, der Erhabene Allah hat uns erschaffen und hat uns so erschaffen, dass wir nicht alleine leben können. Natürlich bis auf diese wenigen Ausnahmen, die für sich selbst das ausgesucht haben. Aber der Mensch ist normalerweise sozial. Er braucht die Mitmenschen, um mit ihnen zu leben, mit ihnen zusammen zu sein. Und deswegen, damit das funktioniert, gibt es Mittel und Schlüssel, die dir dazu helfen, die Herzen der anderen zu öffnen für dich. Damit ein Leben angenehmer wird. Mit deinem Nachbarn, mit deiner Familie, mit deinen Freunden. Damit das Leben angenehmer wird, gibt es Mittel und es gibt Schlüssel, die die Herzen der anderen öffnen für einen selbst. Damit diese Zuneigung kommt und damit dieses Leben oder dieses Zusammenhalt entsteht, den der Erhabene Allah beschrieben hat und den der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam auch beschrieben hat. Weil mit diesen Schlüsseln kannst du die Herzen der anderen öffnen, mit der Erlaubnis Allahs. Deswegen derjenige, der darauf achtet, das sind einfache Sachen, die nichts kosten, die nicht mit viel Aufwand zu tätigen sind. Aber derjenige, der darauf achtet, er wird einen gewaltigen Unterschied merken und eine gewaltige Veränderung wird er merken. In Bezug mit seinem Verhalten gegenüber den anderen und auch in Bezug der anderen ihm gegenüber. Eines der Schlüssel ist, damit du die Herzen der anderen öffnest und damit diese Freundschaftlichkeit und damit dieser Zusammenhalt gestärkt wird, ist der freundliche Gesichtsausdruck und das Lächeln. Ein Lächeln kostet dich nichts, aber er hat gewaltige und enorme Auswirkungen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er sagt in einem Hadith, der bei Muslim verzeichnet ist: Verachte niemals auch nur die kleinste Kleinigkeit einer guten Tat, selbst wenn es nur ein freundlicher Gesichtsausdruck ist, mit dem du deinem Bruder begegnest. Unterschätze keine gute Tat, egal wie klein sie ist. Weil vielleicht am Tag der Auferstehung, wenn die Taten gewogen werden, ist Gleichstand. Und dann fehlt noch eine Tat, die gewogen werden muss. Und vielleicht ist es genau dieses Lächeln, was noch nicht gewogen wurde. Und dann wird es gewogen und dann überwiegen deine guten Taten. Deswegen unterschätze niemals die gute Tat. Egal wie klein die ist, nimm sie mit, mach sie. Weil am jüngsten Tag kannst du sie vielleicht noch brauchen und du wirst sie auch brauchen. Deswegen sagt der Gesandte Allah, auch wenn es nur ein Lächeln ist, du begegnest deinem Bruder mit einem freundlichen Gesicht, mit einem Lächeln. Das wird für dich schon als gute Tat aufgeschrieben. Weil das sorgt dafür, dass du die Herzen oder das Herz des anderen gewinnst. Und man kennt das, wenn du einem begegnest, der immer dich schief anguckt, die ganze Zeit immer dich böse anguckt, hat man automatisch eine oder verspürt man automatisch eine Abneigung dieser Person gegenüber. Also wenn du jemanden begegnest, der dich stets anlächelt, freundlich zu dir ist, dich fragt, wie es dir geht, automatisch empfindest du was für ihn, Sympathie empfindest du für ihn und automatisch merkst du, wie er dein Herz gewinnt. Deswegen achtet darauf, weil dies, wie gesagt, ein Schlüssel dafür ist. Und ein weiterer Schlüssel ist, dass du den Friedensgruß gibst. Dass du, wenn du einem Bruder begegnest, du sagst, Assalamu alaikum. Weil auch das sorgt dafür, dass der Zusammenhalt gestärkt wird und dass das Herz des anderen dadurch gewonnen wird. Der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, er sagte, so wie es bei Muslim verzeichnet ist, ihr werdet nicht eher ins Paradies eintreten, bis ihr gläubig seid. Das ist die Bedingung. Also jemand, der Unglaube begeht oder Schirk begeht, für den ist es ausgeschlossen, dass er ins Paradies reinkommt, wenn er in diesem Zustand stirbt. Die Bedingung ist, ins Paradies zu kommen, du musst gläubig sein. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt, ihr werdet nicht eher in das Paradies eintreten, bis ihr gläubig seid. Und ihr werdet nicht gläubig sein, bis ihr euch liebt. Soll ich euch nicht auf etwas hinweisen, wenn ihr das tut, dann werdet ihr euch lieben, sagt die Salam unter euch. Sagt den Salam unter euch, weil das steckt die Liebe, eure Liebe untereinander. Und deswegen sagt auch Al-Hasan al-Basri, das Händeschütteln stärkt die Zuneigung füreinander. Du triffst deinen Bruder, grüße ihn, schüttel seine Hand, weil das stärkt die Zuneigung füreinander. Einige Salaf sagten früher, das Händeschütteln vertreibt den Groll untereinander, vertreibt Hass, Neid und so weiter. Das vertreibt das ledigliche Händeschütteln, kostet dich nicht, aber hat enorme Auswirkungen auf das Herz des anderen. Und ein weiterer Schlüssel, um die Herzen der anderen zu öffnen, ist das gegenseitige Besuchen um Allahs Willen. Du besuchst ihn nicht, weil er jetzt deine Familie ist, ich muss ihn besuchen, oder weil du sowieso Geschäfte mit ihm hast, oder gerade ihm was fragen willst, irgendwas von ihm brauchst, sondern das, der einzige Grund, warum du ihn besuchst, ist, weil du ihn für das Angesicht Allahs liebst. Du liebst ihn für Allah. Das ist der einzige Grund. Es gibt keinen anderen Grund. Und unser einer würde sich denken, besuchen, was ist schon dabei? Aber schaut, der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, er hat einen Hadith, in einem Hadith einen Mann beschrieben, und dieser Hadith ist bei Muslim verzeichnet. Ein Mann machte sich einmal auf, um einen Bruder im Islam in einem anderen Dorf zu besuchen. Also nicht sein leiblicher Bruder, sondern einen Bruder im Islam in einem anderen Dorf. Und als er unterwegs war, hat Allah subhanahu wa ta'ala einen Engel entsandt, im Körper eines Menschen, sodass der Mann nicht wusste, dass es ein Engel ist. Und dann, als er ihm begegnete, fragte der Engel den Mann, wohin gehst du? Er antwortete, ich will meinen Bruder besuchen, der in diesem Dorf da hinten lebt. Daraufhin fragte ihn der Engel, hast du bei ihm etwas Geschäftliches zu erledigen? Der Mann sagte, nein. Nichts außer, dass ich ihn liebe um Allahs Willen. Und schaut, was der Engel zu ihm sagt. Er sagt zu ihm, ich bin ein Bote Allahs, gesandt, um dir zu sagen, dass Allah dich liebt, wie du deinen Bruder um Allahs Willen liebst. Mal wie besonders ist, du liebst einen Bruder für Allah und gehst ihn besuchen und dafür wird dich der Herr Allah lieben. Dich persönlich. Deswegen, wie gesagt, in unseren Augen sind diese oder viele dieser Taten Kleinigkeiten, ein Lächeln, besuchen. Wir denken, das ist nichts, aber wenn wir haben Allah, sind dies gewaltige Taten und es bringt dich dazu, dass du das Herz des anderen öffnest und es bringt dich dazu, dass der Erhabene Allah, dein Herr, dich liebt. Und ein weiterer Schlüssel, um die Herzen der anderen zu gewinnen, ist das Beschenken, Geschenke zu geben. Und das weiß jeder und jeder spürt es. Wenn du ein Geschenk von irgendeinem bekommst, automatisch kommt Freude auf und automatisch erfindest du, hast du Sympathie für den anderen. Das ist eine Sache, was automatisch ist. Deswegen sagt der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, in einem Hadith, der von Albani als Hasan, als gut gestuft wurde, beschenkt euch gegenseitig, dann werdet ihr euch lieben. Beschenkt euch gegenseitig, dann werdet ihr euch lieben. Und Enes sagte eines Tages zu seinen Kindern, mein Sohn, beschenkt euch gegenseitig, denn es stärkt die Zuneigung unter euch. Beschenkt euch, auch unter den Geschwistern, beschenkt euch gegenseitig, weil das stärkt die Zuneigung unter euch. Und wie gesagt, das ist eine Sache, die man spürt. Jemand, der mit dir vielleicht nicht klarkommt oder sogar vielleicht ein Feind von dir ist, wenn du ihn beschenkst, gewinnst du sein Herz. Oder jemand, der dir nicht so nahe steht, wenn du ihn beschenkst oder ein Geschenk gibst, das wird ihn so freuen, der wird ganz anders über dich denken. Und auf einmal öffnet das sein Herz. Und genau das ist das Ziel, dass du die Herzen der anderen öffnest, weil das gibt dir ein angenehmes Leben und es sorgt dafür, dass die Gemeinschaft gestärkt und gefestigt wird. Ein weiterer Schlüssel, um die Herzen der anderen zu öffnen, ist die Güte zu den Mitmenschen und die Hilfe beim Erledigen ihrer Angelegenheiten. Das heißt, wenn du siehst, dass einer Hilfe braucht bei irgendwas, wenn du ihm dabei hilfst, gewinnst du damit sein Herz automatisch. Jeder weiß es, wenn man so eine Zwicklage ist oder man hat gerade Probleme und einer kommt und hilft einem dabei, ist irgendwie den ganzen Tag mit einem unterwegs, um einem zu helfen, fährt einen irgendwo hin, holt irgendeinen ab oder sonst irgendwas, automatisch hast du das Gefühl, dass du in seiner Schuld bist. Dass du das wieder gut machen musst. Automatisch, weil dadurch hat er dich. Das ist ein Mittel, um die Herzen anderen zu gewinnen. Und deswegen sagt der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa sallam, im Hadith, der bei Tabarani verzeichnet ist, weil Al-Albani als gut gestuft wurde, die beliebtesten Menschen bei Allah sind diejenigen, die den Menschen am nützlichsten sind. Diejenigen, die Allah am meisten liebt, sind diejenigen, die am nützlichsten sind für die Menschen. Diejenigen, die den Menschen am meisten Nutzen bringen. Das sind diejenigen, die auch bei Allah am liebsten sind. Und in einem Hadith sagt der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa sallam, die besten der Menschen sind diejenigen, die den anderen am nützlichsten sind. Das sind die besten Menschen. Und Allah sagt im Koran, وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ und tut Gutes, Allah liebt die Gutestuenden. Und dann Hassan al-Basri, er sagte, wer sein Geld für andere einsetzt, ihn werden die Menschen lieben, ob sie es wollen oder nicht. Wenn du das, was dein Privates ist, einsetzt, um den anderen zu helfen, die werden dich lieben, auch wenn sie es vielleicht gar nicht wollen. Vielleicht haben sie dich vorher gehasst, aber automatisch werden die dich dadurch lieben. Weil die sehen, dass du dich einsetzt für sie und sie werden dich lieben und so gewinnst du ihre Herzen. Und ein weiterer Schlüssel ist die Enthaltsamkeit gegenüber dem Weltlichen. Dass du nicht so einer bist, der total auf das Irdische aus ist, auf das Weltliche aus ist, gierig ist. Wenn du darauf verzichtest, wirst du merken, dass die Leute dich lieben werden dafür. Einmal kam ein Mann zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und er fragte ihn, oh Gesandter Allahs, nenne mir ein Werk, eine Tat für das, wenn ich es vollbringe, mich Allah und die Menschen lieben werden. Gibt es eine Tat, wo ich beide lieben kriegen werde? Einmal liebt mich Allah und die Menschen werden mich auch dafür lieben. Daraufhin sagte der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa sallam, entsage der Welt, dann liebt dich Allah. Und entsage dem, was die Menschen gehört, dann werden dich die Menschen lieben. Wenn du dich dieser weltlichen Gelüsten entsagst, wird dich Allah lieben. Und wenn du dich dem entsagst, was die Leute haben, werden die Menschen dich lieben. Das soll heißen, wenn du zu einem gehst, ey Bruder, kannst du mir das geben? Du siehst, er hat irgendwas, kannst du mir das auch geben? Die Sache, was er besitzt, das mag er. Wenn du jedes Mal fragst, gibst du mir mit der Zeit wird deine Abneigung, die dich haben. Und wenn du dich irgendwo siehst, wird er einen anderen Weg nehmen. Deswegen hör auf, die Leute nach ihren Dingen zu fragen, dann wirst du merken, dass sie dich lieben werden. Und versuch, kürzer zu treten in Bezug auf die weltlichen Dinge, dann wird dich auch der Erhabene Allah lieben. Und auch ein weiterer Schlüssel, was die Herzen der anderen gewinnt, ist ein gepflegtes Äußeres, schöne Kleidung und schöner Duft. Und jeder von uns kennt das. Wenn jemand zu dir kommt, mit dir sprechen will und der stinkt oder ist irgendwie komisch gekleidet, total ungewaschen. Automatisch versucht man Abstand zu halten, versucht das Gespräch so kurz wie möglich zu halten. Aber ein Muslim sollte nicht so sein. Ein Muslim sollte nicht die teuersten Sachen anhaben, aber zumindest sollte es sauber sein. Und er sollte nicht stinken nach Schweiß oder nach Zigaretten oder sonst irgendwas. Sondern sollte duften, vor allem, wenn er in die Moschee kommt. Weil du stehst hier mit den Leuten in der Reihe so nah wie wahrscheinlich nicht auf der Straße. Und wenn du dann stinkst, oder deine Strümpfe stinken oder sonst irgendwas, das führt dazu, dass die Leute dich hassen dafür, vielleicht Abneigung gegenüber dir empfinden. Deswegen achte darauf, dass dein Äußeres gut ist, weil der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat in einem Hadith, der bei Muslim verzeichnet ist, wahrlich Allah ist schön und liebt das Schöne. Allah ist schön und liebt das Schöne. Und Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, er sagte, ich mag den Jugendlichen, der gläubig ist, der enthaltsam ist gegenüber den Weltlichen, dessen Kleidung sauber ist und der gut duftet. So sollte ein Muslim sein. Er sollte gläubig sein, aber auch auf sein Äußeres achten. Weil viele früher haben geachtet auf alles, aber sobald er gläubig wird, riecht, sieht ungepflegt aus oder sonst irgendwas. Nein, jetzt vor allem sollst du darauf achten, dass du gepflegt aussiehst. Das ist, weil jetzt wirst du mit deiner Religion in Verbindung gebracht. Früher warst du irgendeiner, aber jetzt sagen die, schau, das ist der Muslim. Und dann kommst du an ihm vorbei und du stinkst oder sonst irgendwas und deine Sachen sind dreckig. Dann will ich sagen, guck mal, wie die Moslems rumlaufen. Achte darauf, dass dein Äußeres genauso sauber ist, weil der Gesandte Allah gesagt hat, wahrlich Allah ist schön und liebt das Schöne. Und um die Herzen der anderen zu gewinnen, ist auch, dass du ihnen zuhörst, wenn sie mit dir sprechen. Weil der Gesandte Allah, er war so gewesen. Wenn jemand ihm sprechen wollte, hat er sich erstmal zu ihm umgedreht. Hat ihn angeschaut. Und dann hat er zugehört. Und er hat ihn nicht unterbrochen, bis er zu Ende geredet hat. Und so sollte ein Muslim sein. Wenn jemand zu dir kommt, guckst du weg. Oder grüßt ihn und guckst ganz woanders, ist gar nicht mit ihm beschäftigt. Nein, gib ihm diese Aufmerksamkeit. Schau ihn an, hör ihm zu, was er dir zu erzählen hat. Unterbrich ihn nicht, wenn er mit dir spricht. Natürlich sollte auch der andere natürlich darauf Rücksicht nehmen. Wenn du weißt, der andere hat zu tun, dann sollst du auch nicht 2, 3 Stunden aufhalten. Dann weiß er nicht, wie er aus der Schlinge rauskommen kann. Das ist also ein Geben und Nehmen, aber achte darauf, weil das war der Charakter des Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ein weiterer Punkt, und das ist der vorletzte Punkt, den ich noch ansprechen will, du kannst die Herzen der anderen gewinnen, indem du jeden seinem Rang entsprechend behandelst. Das soll heißen, dein Nachbar hat gewisse Rechte dir gegenüber, den behandelst du so. Deine Familie, deine Eltern behandelst du so. Den Freund behandelst du so, den Herrscher behandelst du so, den Älteren behandelst du so. Jeder hat eine gewisse Behandlung, mit dem er behandelt werden sollte. Und das bringt dazu, dass der andere dich lieben wird. Weil du kannst nicht mit deinem Freund reden und mit dieser Art und Weise redest du mit einem, der 70, 80 ist. Sondern da musst du ein bisschen Respekt ihm gegenüber bringen und so weiter. Und du redest nicht mit einem Normalen, wie du mit einem Herrscher sprichst. Oder mit Freunden, als würdest du mit deiner Mutter sprechen. Oder umgekehrt. Sondern jeder, du musst verstehen, wen du vor dir hast. Und verstehen, wie du mit dem zu sprechen hast. Weil der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa sallam, er sagt in einem Hadith, bei Abu Dawud verzeichnet ist, von Al-Albani als gut gestuft wurde, zur Ehrerbietung Allahs gegenüber gehört es, die muslimischen Greisen respektvoll zu behandeln. Also die älteren Menschen respektvoll zu behandeln. Das gehört, es ist ein Teil davon, der Ehrerbietung gegenüber Allah. Ein Zeichen davon ist, dass du die Älteren respektvoll behandelst. Und deswegen würden wir Muslime auf diese Punkte achten, dann würden wir in einer ganz anderen Lage, leben, als in der wir jetzt leben. Heutzutage siehst du nur Zerstrittenheit. Jeder bekämpft den anderen, jeder hasst den anderen, weil wir nicht auf diese Dinge achten, die uns der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam beigebracht hat. Und weil wir auch viele dieser Punkte keine Aufmerksamkeit schenken. Du triffst einen Bruder, der guckt dich an, als würde er dich gerade schlagen wollen. Ach, lächel doch, was habe ich dir angetan? Oder grüß oder sonst irgendwas, weil das stärkt. Weil jeder kann mit sich selbst anfangen, indem er schaut, wie behandle ich die anderen. Und so kann er bei sich anfangen und öfters lächeln, öfters einladen, vielleicht öfters beschenken oder dem anderen helfen. All das, was dazu führt, dass die Gemeinschaft gestärkt ist und dass du gewinnst damit die Herzen der anderen. Du wirst merken, dein Leben wird dadurch einfacher und besser sein. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam hat auch erwähnt, einem Hadith, der bei Bukhari verzeichnet ist, um zu zeigen, wie der Muslim normalerweise sein sollte gegenüber den anderen. Du sollst normalerweise, was den anderen anbetrifft, nachsichtig sein. Nicht so streng sein über deinen Brüdern. Und wir reden natürlich, wenn wir über sowas reden, was nicht streng anbetrifft und solche Sachen, dann reden wir natürlich mit über Muslime, die natürlich von Ahlus Sunnah sind. Oder von Muslimen, die sozusagen der normale Muslim, der nicht viel von seiner Religion weiß, aber versucht natürlich das umzusetzen, was er erkennt. Wir reden nicht über die Ahlul Bidah, diejenigen zu irgendwelchen falschen Wegen rufen. Bei denen ist das so, die werden natürlich mit Härte begegnet, zweifellos, weil das die Religion ist, da gibt es keine Spielerei. Derjenige, der den Islam bekämpft und vorgeht, Muslim zu sein, indem er einen anderen Weg erfindet in der Religion oder die Menschen dazu aufruft, irgendwelche Anschläge zu machen oder sonst irgendwas, der wird nicht unsere Freundlichkeit kriegen oder unser Lächeln oder sonst irgendwas, sondern der wird unsere Härte kriegen. Aber der normale Muslim oder der Muslim, der sich zur Sunna bekennt, der sollte sowas von uns bekommen, ein Lächeln, ein Salam, einladen, beschenken und so weiter und so fort. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagt, um zu zeigen, wie der Umgang mit anderen sein soll, er sagte, möge Allah einen Mann gnädig sein, der nachsichtig ist, wenn er kauft, verkauft oder zurückfordert. Wenn du Handel machst, kaufst, verkaufst, oder du hast einem Geld geliehen und willst fragen, wann er es zurückgibt, versuch nachsichtig zu sein, versuch nicht so die Härte zu zeigen. Und ein Muslim sollte, wenn andere, und vor allem wenn die Familie das ist, wenn die Familie den Kontakt zu dir abbricht, dann sollst du derjenige sein, der den Kontakt zu ihnen sucht. Und wenn sie dich schlecht behandeln, dann solltest du derjenige sein, der sie gut behandelt trotzdem. Und wenn du merkst, dass sie dir Unrecht tun, dann sei du derjenige, der ihnen vergibt. Und wenn du merkst, sie sind unsanft zu dir, dann sei du derjenige, der sanftmütig mit ihnen ist. Und wenn du mit ihnen freundlich bist und ihnen den Salam gibst und sie anlächelst und sie zum Essen einlädst und sie beschenkst, dann wirst du sehen, wie die sich auch verändern werden. Weil das zieht automatisch die Herzen, ob sie es wollen oder nicht. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Paradies und Vergebung ist für diejenigen bereitet, die ihren Grimm zurückhalten und den Menschen verzeihen und Allah liebt die Gutestuenden. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagt in einem Hadith, und das sollte das Letzte sein, was wir erwähnen, weil viele wollen vielleicht die Herzen der anderen gewinnen, aber wenden dann verbotene Dinge an. Und das ist nicht erlaubt. Wir haben viele Punkte jetzt erwähnt, mit denen du die Herzen anderen gewinnst. Aber was verboten ist, zum Beispiel, dass du Magie anwendest. Du willst zum Beispiel, keine Ahnung, deine Frau liebt dich nicht mehr oder du willst irgendeine andere Frau und die zeigt kein Interesse. Und dann suchst du einen Magier auf und sagst, bring uns zusammen. Sodass er irgendwelche Scharlatan, irgendwelche Djinns in Auftrag gibt, die dann die Herzen zusammenbringen. Das ist eine Sache, die verboten ist, weil Magie ist Kufr, ist Unglaube. Das darfst du nicht machen, um die Herzen zusammenzubringen. Und genauso ist es nicht erlaubt, dass du zum Beispiel andere bestechst, damit sie gut mit dir umgehen oder sonst irgendwas. Das ist auch nicht erlaubt. Weil damit, du gewinnst nicht deren Herzen damit, sondern das ist nur ein Erkaufen der Herzen. Mehr ist es nicht. Und an dem Augenblick, wenn du nichts mehr hast, wirst du sehen, wie er dir umgehen wird. Und auch genauso so Heuchelei ihm gegenüber. Indem du zum Beispiel Dinge über ihn sagst oder versuchst ihn zu loben mit Dingen, die er gar nicht ist. Bruder, du bist das und das, der ist es gar nicht. Nur damit er irgendwie gut über dich denkt. Das sollst du auch nicht. Nicht lügen. Und genauso sollst du nicht anderen Unrecht tun, nur weil er ein Problem mit denen hat. Der versteht sich nicht mit dem, der spricht nicht mit dem spreche ich auch nicht. Nur damit ich mich mit dem gut verstehe. Das ist Unrecht. Du tust anderen damit Unrecht zu, das darfst du genauso wenig. Oder über andere zu lästern in seiner Anwesenheit. Du weißt, er mag irgendeinen nicht, fängst an über ihn zu lästern. Weil du die Freundschaft dadurch stärken willst. Welche Freundschaft? Du lästerst über andere und du sündigst gerade. Das sind Mittel, die nicht erlaubt sind in der Religion. Oder du machst Feste, keine Ahnung, du hast ein Kind bekommen, machst ein Fest und du übertreibst mit diesem Fest. Weil du dabei dir erhoffst, dass du damit die Herzen anderen gewinnst. Das ist auch nicht erlaubt und auch genauso wenig, dass du siehst, wie er sündigt und schlechte Dinge macht und du schweigst. Damit er nicht sauer auf mich, sag ich lieber nichts. Nein, ach, das ist die Wahrheit. Wenn er was Falsches macht, dann sag es auf eine gute Art und Weise, aber schweig nicht und sag, nee, vielleicht wird er dann Kontakt zu mir abbrechen oder sonst irgendwas, sondern das sind Pflichten, die du zu erfüllen hast und alles andere, was verboten ist, damit wirst du niemals die Herzen anderen gewinnen. Und der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa sallam, sagt im Hadith bei Tabarani, verzeichnet ist, von Al-Albani als authentisch gestuft wurde, wer nach der Zufriedenheit Allah sucht, wobei er den Zorn der Menschen auf sich lädt, den bewahrt Allah von dem Zorn der Menschen. Derjenige, der die Zufriedenheit Allah sucht. Und die Menschen werden ihn dafür hassen. Allah wird dich schon beschützen, keine Sorge. Und er wird dafür sorgen, dass sie dich irgendwann mögen werden. Und wer nach der Zufriedenheit der Menschen sucht, wobei er den Zorn Allahs auf sich zieht, den übergibt Allah den Menschen. Sodass sie ihn hassen werden und ihn schlecht behandeln werden. Deswegen achtet darauf, dass ihr, wenn ihr die Herzen anderer gewinnen wollt, dann nutzt diese Dinge, die wir erwähnt haben, die erlaubt sind. Weil ihr werdet merken, die werden gewaltige Auswirkungen auf die Herzen der anderen haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denen machen, die ihre Brüder und Schwestern gut behandeln, die so sind, wie der Gehabene Allah sie im Koran beschrieben hat. Walhamdulillahi rabbil alameen wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.